Riesige Probleme. Fragst du dich, warum ausgerechnet die großen Tiere dran glauben mussten? Warum waren gerade diese Giganten so verletzlich? Warum verschwanden Mammuts, Riesenfaultiere und Riesenbiber, während kleine Biber und Kaninchen noch munter herumlaufen? Das hat verschiedene Gründe. Erstens haben sich die Sapiens bei ihren Gemeinschaftsjagden bewusst auf große Tiere konzentriert. Man trommelt schließlich nicht Dutzende von Jägern zusammen, um ein paar Karnickel zu fangen. Wie hätte man auch 10 Kaninchen zwischen 50 Leuten aufteilen sollen? Da wäre für jeden ja nicht mehr als ein Appetithäppchen abgefallen. Bei einem Mammut dagegen lohnte sich der Aufwand. Ein Mammut machte locker 50 Leute satt. Der zweite Grund: Ein Kaninchen verteidigt sich am besten, indem es sich versteckt. Und egal, ob es in seinen Bau flitzt oder reglos unter einem Busch kauert, du wirst es nicht sehen. Ein Mammut dagegen wird nicht so leicht unsichtbar. Normalerweise müssen sich große Tiere ja auch nicht verstecken. Stattlich wie sie sind, können sie anderen Raubtieren selbstbewusst entgegentreten. Ein Mammut ist viel zu groß, um von einem Wolf oder Adler angegriffen zu werden. Vor einer Horde Sapiens dagegen bot seine Größe keinen Schutz. Im Gegenteil, je größer das Beutetier, desto begehrter. Ihre Größe wurde den Urzeitriesen also zum Verhängnis. Der dritte Grund, warum die großen Tiere ausstarben, hat mit ihrer Anzahl zu tun. Es gab nämlich vergleichsweise wenige von ihnen. Obendrein dauerte es lange, bis sie Nachwuchs bekamen. Stell dir ein Gebiet vor, in dem 1000 Mammuts lebten. Jedes Jahr wurden dort 12 Mammutkälber geboren, während 10 erwachsene Mammuts an Altersschwäche, Krankheit oder irgendeiner Verletzung starben. Die Herde wuchs also jährlich um 2 Tiere. Und dann platzten plötzlich Sapiens in das Gebiet und machten Jagd auf die zotteligen Giganten. Selbst wenn sie pro Jahr nur 3 von ihnen erlegten, schrumpfte die Herde jedes Jahr um 1 Tier. Was bleibt, ist eine simple Rechenaufgabe. Wie lange dauerte es unter diesen Bedingungen, bis eine 1000-köpfige Mammutherde vom Erdboden verschwunden war? Aber stell dir beim Rechnen lieber nicht das allerletzte Mammut vor, wie traurig und einsam es gewesen sein muss. Ganz anders sah es bei den Kaninchen aus. In einem Gebiet derselben Größe konnten an die 100.000 Exemplare herumhoppeln. Und im Gegensatz zu Mammuts vermehren sich Karnickel extrem schnell. Jedes Jahr wurden in diesem Gebiet also tausende kleiner Kaninchen geboren. Ihr Bestand wäre selbst dann nicht geschrumpft, wenn die Menschen es geschafft hätten, sie in großer Zahl zu jagen. Es hätte weiterhin viele Kaninchen gegeben, viele Menschen und keine Mammuts. Doch warum waren unsere Vorfahren so grausam? Wieso mussten sie die Mammuts gleich komplett ausrotten? Die Antwort lautet, sie wollten sie wahrscheinlich gar nicht ausrotten. Sie hatten einfach nur Hunger, genau wie ihre Kinder. Und um an Fleisch zu kommen, haben sie jedes Jahr ein paar Mammuts gejagt. Sie hatten keine Ahnung, was sie damit auf lange Sicht anrichteten. Wir selbst tun ja auch öfter Dinge, ohne wirklich über die Folgen nachzudenken. Die Mammutjäger wussten einfach nicht, dass das Töten von 3 Tieren pro Jahr auf Dauer die ganze Art auslöschen würde. Ein Mensch lebte damals höchstens 50, 60 Jahre. Die Mammuts sind aber über einen Zeitraum von Jahrhunderten ausgestorben. Der einzelne Mensch hat also nichts davon mitbekommen. Vielleicht hat irgendein Großvater mal gemurmelt: Die Jugend von heute hat keine Ahnung mehr von den guten alten Zeiten. Als ich klein war, wimmelte es hier nur so vor Mammuts. Und jetzt gibt es fast keine mehr. Aber hätte ihm jemand geglaubt? Glaubst du etwa alles, was deine Eltern und Großeltern über ihre Kindheit erzählen? Über die guten alten Zeiten, als es noch kein Internet und keine Smartphones gab? Dies ist also ein weiteres Beispiel für das große Gesetz des Lebens, wonach viele winzige, kaum spürbare Veränderungen am Ende einen großen Wandel ergeben. Während unserer kurzen Lebenszeit können wir Menschen, wenn überhaupt, nur minimale Veränderungen wahrnehmen. Und deshalb denken wir gerne, dass alles immer noch beim Alten ist. Selbst wenn wir irgendetwas einen ganzen Tag oder eine Woche lang aufmerksam beobachten, sehen wir die Veränderung meist nicht. Aber über die Jahrhunderte addieren sich die kleinen Veränderungen zu einem großen Wandel. Auf diese Weise hast du dich von einem Säugling zu einem Kind und Teenager entwickelt, Auf diese Weise sind aus kleinen Landsäugetieren große Wale geworden. Und auf diese Weise sind auch die Mammuts ausgestorben. Übrigens haben die Mammuts selbst wohl auch nichts von ihrem langsamen Untergang mitbekommen. Mammuts lebten ebenfalls nur ein paar Jahrzehnte, genau wie wir Menschen. Wie hätte ein einzelnes Tier einen Zeitraum von 1000 Jahren überblicken können? Natürlich wird es traurig gewesen sein, wenn sein bester Freund starb, aber es wäre nie auf die Idee gekommen, deshalb gleich um die ganze Art zu trauern.